Ich war damals 62 und überlegte, ob ich nicht langsam aus dem Beruf ausscheiden sollte. Ich wusste zwar nicht, was ich mit meinem sogenannten wohlverdienten Ruhestand anfangen wollte, aber die Welt der Werbung mit ihrer erregenden Jagd nach der verführerischsten Idee, der griffigsten Formulierung, all das hatte für mich jeden Reiz verloren. Aber zuvor musste ich mit zwei weiteren Spitzenberatern aus der Bostoner Agentur nach Providence zu einem Erstgespräch mit den Leuten der Kanzlei Dabben & Dabben. Eine Begegnung auf Augenhöhe sozusagen, denn auch sie waren Meister der aufgeblasenen Beredsamkeit. Dabben & Dabben hatten ihr Hauptquartier in Providence, besaßen aber Dependancen in sämtlichen Neuengland-Staaten. Ihr Spezialgebiet war die ganze Palette der Unfallhaftpflicht, also alles, was mit Schadenersatz und Schmerzensgeld, Erwerbsminderung und Berufsunfähigkeit zu tun hatte. Dabben & Dabben, so viel war bereits klar, wollten eine aggressive Kampagne und das auf sämtlichen TV-Stationen von Cranston bis Caribou. Etwas mit Biss, wie sie sagten. Etwas, was die Leute zum Telefonhörer greifen lässt, um unsere 800er-Nummer zu wählen. Kurz und gut schwierige Kundschaft. Schon unser allererstes Meeting dürfte zäh und wenig harmonisch verlaufen. Anwälte meinen ja, sie wüssten alles. Am Abend zuvor saß ich in der Lobby des Hilton von Providence und wartete darauf, dass meine Mitstreiter Jim Woolsey und Andre Dubose nach unten kämen. Wir hatten vor, im Olive Garden, dem Top-Italiener von Providence, zu brainstormen. Unser Ziel: zwei gute Ideen für unsere Präsentation, auf keinen Fall mehr. Juristen meinen, sie wüssten alles, aber sie sind auch leicht überfordert. Ich hatte auf meinem Notizblock bereits festgehalten: Lass dich nicht ficken, mach es selber. Anruf genügt, Dabben & Dabben. Okay, mit sowas kamen wir wahrscheinlich nicht weit. Ich klappte den Block zu und sah zur Bar hinüber, mehr nicht. Wenn ich rückblickend über den Moment nachdenke, meine ich, ich hätte genauso gut aus dem Fenster sehen können oder zum Aufzug, ob Jim und Andre kommen. Ich tat es nicht. Ich sah zur Bar hinüber. Am Tresen saß eine Frau. Sie trug einen dunkelblauen Hosenanzug und ihr schwarzes Haar mit weißen Strähnen war zu einem Bob gestylt, der das Genick knapp touchierte. Sie hatte mir höchstens ihr Viertelprofil zugewandt, aber die Art, wie sie ihr Glas an die Lippen führte, sagte alles. Es gibt Dinge, die weiß man einfach. Zum Beispiel, wie jemand den Kopf neigt oder wie die Kinnlinie verläuft oder die eine Schulter leicht neckisch immer etwas hochgezogen ist, oder wie jene kleine Geste aussieht, mit der eine Haarsträhne aus dem Gesicht gewischt wird, Zeige- und Mittelfinger gestreckt, alle anderen gekrümmt. Die Zeit hat irgendwie immer eine Geschichte zu erzählen. Die Zeit und die Liebe. Unsinn, das kann nicht sein, dachte ich. Das ist sie nicht. Und wusste doch sofort, dass es keine andere sein konnte. Ich hatte sie mindestens 20 Jahre lang nicht mehr gesehen. Der Kontakt war komplett abgerissen. Seit mehr als 12 Jahren gab es nicht einmal Weihnachtskarten. Trotzdem erkannte ich sie sofort wieder. Ich stand auf und meine Beine fühlten sich taub an. Ich ging zur Bar, ich setzte mich neben sie, eine Unbekannte, die einst meine engste Freundin gewesen war, Objekt meiner Lust und meiner Liebe. Die Frau, die einmal einen tollwütigen Hund getötet hatte, um ihren Sohn zu retten, leider nur zu spät. Zu spät, zu spät. »Hallo, du«, sagte ich, »darf ich dich zu einem Drink einladen?« Sie wandte sich überrascht um. Die Antwort lag ihr schon auf der Zunge. »Danke, aber ich bin mit jemandem verabredet. Danke, ich suche keinen Anschluss.« Da erkannte sie auch mich. Ihr Mund bildete ein perfektes O, gleichzeitig wäre sie beinahe hinten übergefallen. Ich fasste sie vorsichtshalber an den Schultern, unsere Blicke trafen sich, ihre blauen Augen versenkten sich in meine. »Fick? Das ist doch nicht wahr, oder? Ist dieser Platz schon besetzt?« Am Ende mussten Jim und Andre das Brainstorming allein abhalten. Und die Rechtsanwälte genehmigten eine unterirdische Kampagne rund um einen abgehalfterten Westernhelden. Ich führte meine Ex zum Essen aus, allerdings nicht ins Olive Garden. Unsere letzte gemeinsame Mahlzeit hatte 3 Monate nach dem Scheidungstermin stattgefunden und damit geendet, dass sie mir vor Wut ihren Salatteller an den Kopf feuerte und wir rausgeschmissen wurden. »Ich will dich nie wiedersehen«, hatte sie gesagt, »wenn du mir etwas mitzuteilen hast, schreib.« Sie ging weg, ohne noch einmal den Kopf zu drehen. Reagan war Präsident. Wir hielten uns für alt, aber wir hatten keine Ahnung, was alt wirklich bedeutet. An jenem Abend in Providence kam es hingegen nicht zum Streit. Dafür hatten wir einander zu viel zu erzählen und tranken wohl auch etwas zu viel. Später kam sie mit aufs Zimmer und wir verbrachten die Nacht zusammen. 3 Monate später, lange genug, uns davon zu überzeugen, dass es sich nicht nur um eine nostalgische Anwandlung handelte, heirateten wir ein zweites Mal.